Das sind die aktuellen Themen. Richtfest beim DRK, Feuerwehreinsatz in Nienburg und Rodewald gewinnt Kellerduell. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Zum Ende der Woche wird die Verkehrssicherung auf der Bundesstraße 6 im Bereich der Ortsumgehung Nienburg umgebaut. Dies teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Nienburg mit. Im Zuge des nächsten Bauabschnittes von Nienburg-Mitte in Richtung Langdamm werden parallel Instandsetzungsarbeiten an den Bauwerken über die Bahnstrecke und der Hannoverschen Straße durchgeführt. Für diesen Abschnitt erfolgt Anfang Mai die Verkehrsumlegung. Umleitungsstrecken werden entsprechend ausgewiesen. Die gesamten Arbeiten werden voraussichtlich bis Mitte Juni dauern. Gestern feierte das Deutsche Rote Kreuz Nienburg Richtfest der neuen Rettungswache an der Großen Drakenburger Straße in Nienburg. Diese wird ein Drittel des gesamten Landkreises versorgen. 8 Fahrzeuge werden hier nach der endgültigen Fertigstellung im August stationiert sein, berichtet DRK-Präsident Jan Ahlers. Die Notfallsanitäter werden zukünftig hier bleiben. Die haben hier Ruhemöglichkeiten. Die können sich hier tagsüber, sagen wir mal, mit Essen und Trinken versorgen und sich vorbereiten auf den wirklich schweren Einsatz. Die Fahrzeuge werden hier untergestellt. Kurzum, die ganze Logistik werdet hier Platz finden. Der Standort ist sehr zentral gelegen, also durch die Auffahrt hier an der B6 bzw. B214 oder auch an die B215. Das war übrigens auch ein Ausschreibungskriterium und wir sind sehr schnell auch in benachbarte Gebiete des Landkreises. Gestern Abend wurde die Feuerwehr Nienburg zu einem Brandeinsatz in die Martin-Zeide-Straße gerufen. Grund war eine starke Rauchentwicklung aus einem Schornstein. Vor Ort angekommen, stellte sich die ganze Sache nicht mehr so dramatisch dar. Vermutlich war ein technisches Problem in der Heizungsanlage dafür verantwortlich, dass schwarzer Rauch aus dem Schornstein kam. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. In der Fußball-Kreisliga konnte der tabellenvorletzte SSV Rodewald das Kellerduell gegen Schlusslicht-Nennorf mit 4:1 gewinnen. Im Kampf um den Klassenerhalt ist somit für das Team um Trainer Falk Wülke alles noch möglich. Naja, erstmal ist es schön, dass wir gewonnen haben. Die Gegner haben sicherlich auch unten gepunktet. Aber es ist so, dass wir nach wie vor mal im Rennen sind und wir haben noch ein Spiel weniger. Im Moment haben wir einen ganz guten Lauf. Das zweite Spiel in Folge jetzt gewonnen. Von daher hoffen wir natürlich schon, dass wir den Lauf vielleicht fortsetzen können und nochmal das Ganze richtig spannend machen können unten. Besagte Konkurrenz konnte ebenfalls gewinnen. Lese demütigt Husum mit 7:1 und Kreuzruck-Hudesdorf gewinnt ein Torfestival gegen Stöckse mit 5:3. Weiterhin spielte der ASC Nienburg gegen Seppenhausen-Balge 1:1. Haßbergen schlägt Intercomata mit 5:1 und Rehburg und Steierberg trennten sich 2:2 unentschieden. Herbstmeister Münchenhagen lässt erneut Punkte liegen, kommt nicht über ein 1:1 gegen Liebenau hinaus. Verfolger Eistrup gibt sich hingegen keine Blöße. Beim TSV-Duell in Loccum siegen die Eistrupper mit 3:0. Durch diesen Dreier übernimmt der TSV die Tabellenführung und hat mit 58 Punkten 2 Zähler Vorsprung vorm VfL. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.